Hallo? Ist jemand da? Hallo? Oh Mann, hier ist niemand. Ah, ich glaube, hier geht's zum Raucherbalkon. Ist die Luft hier draußen schlecht? Das ist noch gar nicht so lange her, dass sie hier gequalmt haben. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist auch niemand. Ist auch alles dunkel. Ich denke, hier brennt immer Licht. Was mache ich jetzt nur? Die Balkontür ist zu. Hallo, ich bin noch hier draußen. Ich bin noch hier draußen. Hallo, könnt ihr mich bitte wieder reinlassen? Hallo? Lasst mich rein. Lasst mich doch rein. Es ist so kalt draußen und so dunkel. Und das stinkt hier so. Lasst mich rein. Lasst mich wieder rein. Ego, wach auf. Was? Du bist auf der Couch eingeschlafen. Hast du einen Albtraum gehabt oder wie? Nee, alles gut. Ich will jetzt noch ein bisschen raus auf dem Raucherbalkon. Willst du mitkommen? Raucherbalkon? Nö, geh mal alleine. Ich kann doch nicht ohne dich hingehen. Doch, doch, das geht schon. Alles okay mit dir? Kannst den anderen Leuten ja sagen, ich lieg besoffen in der Ecke oder so. Okay, dann bis nachher. Herzlich willkommen und ein schönes Hallo nach Österreich. Eieieiei, da Ach so. klopft's hier. Österreich ist gar nicht da. Ja, er ist gar nicht da, aber ja, Österreich, der Robert, ne? Nee, Robert, heißt der Robert, Robert, ne? Robert Der hat Björn frei fehlt heute. mir auch. Wo ist der Björn abgeblieben? Er kommt später vielleicht. Ja, für alle Hörer der Konserve, besucht uns mal auf dem Raucherbalkon. Wir haben noch diverse Posten zu vergeben. Ah, bin ja gespannt. Sag doch mal, welche Stellen sind denn gerade offen und ausgeschrieben? Mobbingbeauftragter. Okay. Frauenbeauftragter. Concierge. Für den Chef. Das kann der Kai machen. Den haben wir ja heute neu aufgenommen. Ja, was hätten wir noch? Irgendwer muss die Aschenbecher lernen, aber das macht ja Klaus, glaube ich, ne? Was mache ich mit dem Gerard im Wechsel? Kommt drauf an, wer als letztes geht. Ja. Oder wer als erstes kommt. Ah, Oder nee, das, das. Entschuldigung. Wenn es denn mal schneit, wer fegt Schnee? Da bin ich raus, hier schneidet nicht. Ich glaube, da kennt der Klaus sich besser mit aus, mit Schnee. Mit Schnee kenne ich mich aus, ja. Früher war das so in der Schule bei uns so, ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Tafeldienst, kennt ihr das noch? Ja. Ich habe ihn gehasst. Gibt's heute nicht mehr. Die haben heute irgendwie so ein komisches Board bei meiner Tochter in der Schule. Das ist irgendwas Elektronisches. Das läuft irgendwie über das iPad und das ist so ein Board und gibt keinen Tafeldienst mehr. So modern sind die mittlerweile in den Schulen. Meine Tochter ist in der iPad-Klasse, so heißt das. Eine iPad-Klasse. Was machen die an Ostern? Entschuldigung. Bei Hey Day die Eier suchen. Der war gut. Der war richtig gut. Ja, mein. Das war so ein. Ja. Nee, die haben halt. Also, was mich halt gestört hat, dass die iPads über die Schule kaufen mussten. Und die waren halt 50 Euro teurer über die Schule, als wenn ich es bekommen hätte. Aber die haben halt die ganzen Apps, wo wir Geld für bezahlen, die kriegen sie natürlich dann über die Schule, über die Schule kostenlos, weil die kriegen die irgendwie vorinstalliert und da sind irgendwelche Accounts drauf, wo die, wenn die irgendwelche Sachen runterladen müssen, die sind alle kostenlos. Also sehe ich das richtig? Du bist als Elternteil gezwungen, quasi für deine Tochter ein iPad zu kaufen für die Schule. Wenn sie in die iPad-Klasse geht, ja. Okay. Und wenn sie in die Thermomix-Klasse geht? Wenn sie in die Thermomix-Klasse geht, dann hätte ich Angst. Also ich meine, meine Tochter, die ist jetzt 14, die kann natürlich schon so die Kleinigkeiten kochen oder so. Bei uns gibt es dann halt immer so den Insider von dem, wie hieß denn der erste von Til Schweiger, der Film, wo die Tochter die Küche ansteckt. Kokowé, keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, Kopfkino und Ohrengewitter, nee, Ja, Kokowé, oder irgend sowas. Ja, hier, was weiß ich, Teddybär ohne Ohren oder wie die Dinger da heißen, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, beim ersten Mal... Beiohrküken. Bitte? Beiohrküken und kein Ohrhasen. Kein Ohrhasen, genau, ich glaube, da war das. Da brennt doch beim ersten Mal die Küche und beim zweiten Mal baut er doch alles ab und auch dreht den Gashahn zu und hast du nicht gesehen und dann kommt er nach Hause und da hat sie doch dann die Eier gebraten und... Gashahn aufgedreht und alles ist gut. Und wenn ich dann hier weggehe und Tochter ist alleine, ich sage zu ihr einen Morse-Joke, keine Eier braten. Und dann grinst sie immer. Ach, okay. Obwohl ich dann doch lieber zwei Kinder in der iPad-Klasse habe wie in der Thermomix-Klasse. Weil zwei iPads sind, glaube ich, billiger wie ein Thermomix, oder? Ich glaube auch nicht, dass es eine Thermomix-Klasse geben wird, weil Thermomix ist ja, da können sie nichts mit lernen. Im iPad, da können sie noch ein bisschen mehr lernen. Also kochen lernen tue ich mit dem Thermomix wahrscheinlich nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, hattet ihr in der Schule früher kochen? Kennt ihr das noch, Klaus? Bei uns gab es so eine Haushaltsklasse. Jetzt bin ich aber in dem Alter, die war nur für Mädchen damals tatsächlich. Da durftest du als Junge gar nicht teilnehmen. Ne? Okay. Gérard? Heute gäbe es einen Aufschrei auf Twitter. Also bei uns war das Pflichtfach quasi Kochen und Backen, hieß die bei uns. Okay. Habe ich auch mal sehr gern gemacht, war das Einzige, wo ich glaube ich immer die besten Noten drin hatte. Das war bei uns, war das immer aufgeteilt. Das war ein halbes Jahr war Kochen und das andere halbe Jahr war Werken. Ja, bei uns war das wöchentliche Trennung. Also wir hatten quasi eine Hauswirtschaft, hieß das Ganze insgesamt. Ja, das hieß Hauswirtschaft und Werken, so hieß das genau. Genau, wir hatten halt quasi in einer Woche konnten wir kochen, in der einen Woche haben wir halt gekocht. Und in der anderen Woche, keine Ahnung, gehäkelt, gestrickt, keine Ahnung, was da noch alles war. Also wir hatten Werken und Handarbeiten. So. Da musstest du dann irgendeine so Makramee-Eule oder irgendwas dann machen da. Nee, das gab's bei uns extra, das mussten wir alle machen. Das hieß Textilunterricht. Genau, Textilgestaltung war das, was wir mit dem Kochen abwechselt hatten. Werken hatten wir auch extra. Aber Gerard, du kommst doch auch aus Nordrhein-Westfalen, oder? Aachen. Ja. So, um die Ecke, da bin ich auch zur Schule gegangen, also in Nordrhein-Westfalen zumindest. Bei uns gab es das nicht. Aber du bist ein ganzes Stück jünger wie ich. Das ist natürlich wieder die andere Geschichte. Das war aber, also Hauswirtschaft war... Also Kochen haben wir in der Schule definitiv nicht gehabt. Nee, also wie gesagt, Hauswirtschaft, das war bei uns echt ziemlich cool. Das waren ja halt immer 90 Minuten. Und der Ablauf war immer gleich. Also war ein halbes Jahr Hauswirtschaft, halbes Jahr Werken. Und beim Hauswirtschaft, der Ablauf war immer gleich. Du hast also in der letzten Stunde, fangen wir mal an, wenn die ersten Stunden liefen, dann hast du dich zusammengesetzt und dann hat man gesagt, was wollen wir beim nächsten Mal kochen, was man auch in 90 Minuten bewerkstelligen kann. So, dann hat man gesagt, was weiß ich, Spaghetti Bolognese. So, dann wurde von jedem Schüler eine Mark 50 eingesammelt. Also für die Hörer, die das nicht kennen, das war die Währung früher, eine Mark 50. wurde von jedem eine Mark 50 eingesammelt und zwei Schüler wurden auserkoren und die haben dann für die ganze Klasse einen Einkaufszettel gekriegt von der Lehrerin. So, das brauchen wir alles für, ich weiß nicht, 12 Schüler oder so, an Spaghetti, Hackfleisch und was weiß ich. Also es war halt eine Bolognese, halt nicht wie man eine Bolognese heute macht mit Gemüse vorher einkochen und so. Das war halt eine einfache Bolognese. So, und wenn wir uns dann getroffen haben, eine Woche später zur Hauswirtschaft, dann kamen die an, haben das Ganze eingekauft, auf den Tisch geknallt und dann als erstes wurde das Rezept an die Tafel geschrieben. Also da wurde es noch geschrieben und wir mussten alle in unser Kochbuch das Rezept abschreiben. Dann ging es in die Küche, dann wurde nach Rezept gekocht. Die Lehrerin guckte, dass wir das auch alles richtig machen, also Spaghetti kochen, dann Tomatenmark, Tomaten da reingemacht und so ein Gedönse, Hackfleisch angebraten. Dann war das Essen fertig, dann wurde gemeinsam gegessen, dann wurde abgewaschen und dann wurde das nächste Gericht besprochen und dann wurde wieder 1,50 € eingesammelt, also 1,50 € eingesammelt und ja, so lief das dann ein halbes Jahr. So war das bei uns. So. So, ich muss mal kurz, ich sag mal Hallo zum Hightower. Hallo, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Das ist ja eine Überraschung. Servus. Ja, ich hab in letzter Zeit bei Twitter so viel über den Raucherbalkon gelesen, dachte ich, muss ich vielleicht auch mal vorbeigucken. Oder? Musst du mal schauen, gell? Ja, super. Cool. Ja, super. Herzlich willkommen an Ego. Oder ist das Ego? Oder ist das Ego? Nee, das wäre ja nicht wirklich das Ego, aber so ein Selbstgesprächler halt. Ah, nein! Ja, auch nein. Noch. Tach, ihr Lieben. Also, nein! Damit. Jetzt fällt die Prominenz ein hier auf dem Raum. Oh, und der Aufnahmeknopf. Ja, Prominenz. Der Aufnahmeknopf. Der Hightower ist da und der Selbstgesprächler. Ja, Jungs. Wie steht's? Wie geht's? Ihr wohnt in einer Ecke, ihr müsstet euch fast kennen, oder? Ach, ist das die Wurst? Hier, die... Nee, die Wurst ist weg. Nee. Die Glanz... nee, die Glanzwurst nicht. Glanzwurst ist aber auch bei mir in der Nähe. Achso, weil ich habe nämlich gerade gesehen, die Glanzwurst kommt ja aus Lüneburg, ne? Und ja. Ich bin ja aus Uelzen, deshalb dachte ich das gerade. Achso, aus Uelzen, ich komme aus Laumburg. Das ist ein bisschen weiter weg. Ja, ja, aber sagt mir natürlich auch was. Lustig. Das ist da, wo ich mich nicht auskenne. Oh Gott, das ist so lustig. Man denkt die ganze Zeit, man hört einen Podcast, weil eigentlich Stimmen sonst nur aus dem Podcast bekannt vorkommen. So, also ich höre ja. So geht's mir auch gerade, ja. Den Klaus höre ich ja und den Hatti vom Retro-Kompott. Ja. Ganz kurz, müssen wir die Aufnahme stoppen oder habt ihr kein Problem damit? Also ich habe da kein Problem mit. Okay, alles klar. Ich bin immer Schisser, also keine Rücksicht. Okay, prima. Ja, sonst breche ich deinem Ego die Beine. Ja. Also auch. Ja, der hat schon ganz Angst. Ja, so geil. Aufnahme ist hier der Default letztendlich. Achso. Falls irgendwas Lustiges passiert oder wie? Genau, dann kannst du ja, das zusammenschneiden. Wir haben schon eine Aufnahme mit der Glanzwurst durch. Die habe ich schon auf dem Desktop liegen, die schneide ich morgen. Und da haben wir einfach gequatscht und gesagt, komm, lass mal laufen, vielleicht passiert ja noch was. Aber dass jetzt hier Prominenz kommt hier, also Achterbahnfahrer und dann auch noch... Prominenz. Ja, aber ich glaub, mein Podcast hat von allen hier die wenigsten Hörer. Ganz ehrlich, ich kannte das glaube ich nicht. Ich kannte deinen Podcast überhaupt nicht. Irgendwer hatte mir das dann gesagt und da war der im Heidepark. Und ich wohne ja auch in Niedersachsen, ich wohne ja bei Göttingen. Also, guck. Ja, also wir wohnen also ziemlich dicht zusammen. Also der Volker, der war ja auch mal Geocacher und der weiß ja, dass ich war auf einem Event in Lauenburg und habe mich total verfahren. Deswegen weiß er, dass ich mich in Lauenburg nicht ankenne. Aber mal ganz ehrlich, Lauenburg ist natürlich völlig verbaut, oder Volker? Nein, Lauenburg ist wundervoll. Ist das der Podcast mit der Buku? Ja, genau. Dann höre ich ihn auch. Ah. Schau. Nee, also ich finde, Hatti, du bist mir auf jeden Fall immer suspekter oder geheimnisvoller, muss ich sagen, weil du warst ja vor kurzem auch in Walkenried und ich habe als Kind in Walkenried gewohnt. Das fand ich dann schon sehr gruselig, als ich das gehört habe. Er verfolgt dich. Na gut, wie gesagt, ich wohne ja, was ist denn das, Vorharz oder so, also wie gesagt, Nörten, Hardenberg, Göttingen, das ist ja gleich, ich meine, da kommt ja gleich der Harz, also ich wohne ja direkt am Harz und ich gehe halt viele wandern oder so, aber wenn du in Walkenried gewohnt ist ja okay. Ja, ich finde nur die Zufälle lustig, dass du irgendwie auf meinen Spuren wanderst durch Zufall. Ach, der Raucherbalkon hat einen eigenen Twitter-Account? Ja, aber freilich. Ja. Ja, ich finde das schön. Also mit dem Volker habe ich noch nie gesprochen. Den höre ich auch immer nur. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, mein Lieber. Ja, Klaus, wird mal Zeit, ne? Ja, ne? Und über den Hightower freue ich mich auch, weil ich mich so kaputt gelacht habe über diese Boo-Crew-Aktion. Weil das hat sie angetan, ne? Ja, weil ich das einfach überhaupt nicht kannte. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ich finde das so rattenscharf. Und ich fand das echt cool, wie du das tatsächlich nochmal quasi wiedergegeben hast in deinem Podcast. Du hast es echt, also ich tue mich ja tatsächlich immer schwer, in irgendwelchen Dingen die zu erklären. Und du hast es besser erklärt, als ich in meinem eigenen Podcast. Hatte ich dir ja auch schon bei Twitter geschrieben damals. Das war wahrscheinlich aus der Begeisterung raus, ja. Das ist also, das kann sein, ja. Also das wäre eine Aktion, da hätte ich auch Spaß dran. Wir haben hier so einen Märchenpark hier direkt ein paar Meter weiter, weißt du? Ja, ich glaube, Märchenpark, die Besucher sind jetzt nicht ganz so die Zielgruppe für Halloween-Zombies und so. Ja, kann man ja auch im Abgeschirr, aber wenn die Hexe, die da steht in diesem, kennst du das, ne, mit diesen Hüttchen da, wo du auf den Knopf drückst und dann wird Märchen erzählt, ne? Ich glaube, wo ist der? In Wolfratshausen. In Bayern unten. Achso, nee, dann war ich da noch nicht. Wenn die Hexe dann mal ein bisschen mehr agil wird, als nur, dass so ein Servo irgendeinen Arm hoch und runter hebt oder so, das wäre ja auch mal witzig. Jemanden so hinstellen, der so aussieht wie so eine Figur und wenn dann einer auf den Knopf drückt, dann... Genau. So im Rahmen halt passend, dass die Kinder jetzt nicht gleich sich einnässen anschließend, aber da können wir lustig. Ja, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht gekannt und das hat mich echt so richtig geflasht, das Ding. Also super. Haben wir das YouTube-Video auch fast komplett angeschaut. Ah, ja, zum Schluss wurde es ein bisschen langweilig, aber das Interessante ist halt am Anfang da mit dem Schminken und dem genau. ja, es ist halt eine richtige Performance. Es ist richtig Arbeit und das habe ich schon gesehen. Also das ist schon cool. Obwohl, hier einnässen tun sich auch erwachsen. Du hast meine Mutter noch nicht gesehen auf so einem Event. Ganz anders, ja, ehrlich, ist ungelogen. Wir haben das bei uns hier, wie heißt der jetzt mittlerweile? Ich glaube, Movie Park in Bottrop-Köcheln. Da haben wir das auch jedes Jahr. Meine Mutter, das ist so ein Schisshase, das kannst du dir nicht vorstellen. Wahnsinnst. Ich bin mich da am Besicken vor Lachen und meine Mutter, die hat richtig panische Angst. Also es gibt auch echt verschiedene Leute. Also man merkt halt richtig, es gibt halt die, die richtig Angst haben. Und dann gibt es aber auch die, die einfach drüber lachen, aber jetzt nicht nach dem Motto, haha, wir lachen euch aus, sondern weil die es halt einfach auch cool finden und drüber lachen, wie die anderen sich dann erschrecken. Das ist dann auch immer lustig. Ja. Ich hab auch Angst im Heidepark. Also diese ganzen extremen Dinger, die fahre ich nicht. Also das geht gar nicht. Also da musst du echt abgewichst sein, glaube ich. Aber vielleicht muss ist schon cool. Vielleicht darf sich nur nicht die ganze Zeit nur im Kreis drehen, weil das mag ich auch nicht. Ja, aber das sind Dinger, das sind Höhen. Das geht ja gar nicht. Ich meine, beruflich bedingt ist das ja kein Problem bei mir. Aber nee, ich glaube, da musst du Hightower mich mal ins Händchen nehmen und sagen, pass mal auf, Hatti, hier kotzen kannst du später. Wir können ja, ich hatte vor Jahren schon mal tatsächlich ein Podcaster-Treffen im Heidepark gemacht. Ist allerdings auch schon echt irgendwie, weiß ich nicht, 5-6 Jahre her oder so. Das war echt cool. Dann könnte man ja eigentlich nochmal wiederholen. Ja, ich meine, wenn man jetzt rausbekommt, dass wir alle gar nicht so weit verstreut sind. Ich meine, gut, Lauenburg, ich meine, okay, ich würde nur bis zur Brücke fahren, würde sagen, Volker, hol mich ab. Ja, ist okay. Wie weit ist der von dir entfernt, Hatti? Lauenburg, also was ist denn das? Keine Ahnung. Ich würde sagen 2,5 Stunden mit dem Auto etwa. Ja, okay. Das Event war ja, das war ja in Lauenburg, aber Mario sitzt ja in Geesthacht. Also das Geesthacht ist ja was, 15 Kilometer oder so, ne? Ja, da fahre ich Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, also wie gesagt, das Problem war, dass das Navi hat mich nach Lauenburg geführt. Also ich bin über Lüneburg gekommen. Wir haben in Lüneburg noch den Cashomaten gemacht. Also das ist so der ist cool. Der ist so gut. Ja, also ich hatte den schon, aber ich hatte eine befreundete Casherin dabei und dann haben wir halt den Cashomaten gemacht beim Taschenlampenpapst und sind dann halt weiter Straße gefahren. Da fährst du eine halbe Stunde, dann bist du ja, dann fährst du halt über die Elbe rüber und das Navi, das führt dich halt in Lauenburg oben rum über die Hauptstraße und mein Hotel war, ich weiß gar nicht, hatte ich dir das gesagt, Volker, wie das Hotel ist? Das ist ja unten an der Elbe direkt, das gibt ja nur eins. Ach, Hotel Möller dann? Na, nee. Die machen auch immer so ein riesengroßes Event mit 3 Tage Saufen irgendwie. Nee, das hieß anders irgendwie, keine Ahnung. Das war, wenn du über die Brücke fährst, wenn du von Lüneburg kommst, gleich links und dann 300 Meter, da hätte ich nur... Da ist noch der Anker vielleicht? Oh, ich weiß es nicht, wie es hieß, keine Ahnung. Gib mir ein E. E? Gib mir ein G. G. Gib mir ein O. Oh. O. Ego. Hallo. Hallo, Kai. Und der Hightower ist auch da. Ja, hallo, Kai. Chapeau, mein Lieber. Ja, ihr habt die letzten Tage immer so viel geschrieben, du und der Klaus hier über den Raucherbalkon. Dachte ich, ich gucke auch mal vorbei. Genau. Naja, auf jeden Fall bin ich Navi-mäßig durch Lauenburg geleitet worden, obwohl ich einfach nur nach der Brücke hätte links fahren müssen. Und wenn du dann durch Lauenburg fährst und nach dem Navi fährst, stehst du irgendwann vor so einem kleinen Poller und der funktioniert nur mit so einer digitalen Karte. Und da war Ende. Ja, die Altstadt ist halt komplett für Autofahrer gesperrt. Es ist ein bisschen eng da. Das Wochenende war bei euch dann auch irgendwie so Mittelaltermarkt oder irgendwas war da gerade. Ich weiß nicht, was das war. Die liefen alle. Wir haben öfter komische Märkte, das stimmt. Ja, die liefen alle irgendwie in Kartoffelsäcken rum und keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Und Kai, Krieg gewonnen? Natürlich, was hast du erwartet? Das sage ich dir jetzt nicht. Ja, als Heyday-Spieler kann man da ja das. Ich spiele kein Heyday mehr. Ja, ich bin auch nicht aus dem Saarland. Das wissen wir. Du bist mitten aus dem Saarland. Nicht. Das ist so ungewohnt. Ich bin ja sonst auch immer abends so auf dem TS mit meinen ganzen Kumpels und so. Und die haben ja teilweise echt eine miserable Qualität. Und wenn man jetzt auf dem TS ist, wo alle tatsächlich gute Mikros und sowas haben, das ist so ungewohnt im TS und trotzdem gute Qualität. So. Das wundert mich, bin ich wirklich gut zu verstehen, weil ich benutze mein Aufnahmemikrofon und das hat eigentlich einen sehr leisen Output. Doch, sehr, das ist sehr, sehr gut. Also sehr geil, also gar keine Frage. Ach schön, also. Danke. Ja. Sehr gut. Schade, dass dein Ego ja keine Live-Nummer ist. Das wäre schön, wenn wir dein Ego noch hier mit drin hätten. Da hätten wir was zu lachen. Oh ja, das wäre toll, wenn das ginge. Musst du halt so, das machst du ja wahrscheinlich mit Outer City, ne? Ja, ich muss dann die Spur halt verschnellern ein bisschen und dann wird die automatisch hochgeregelt und so kommt er dann. Aber ich dachte, ihr arbeitet alle mit so Mischpulten und sowas für der ganze Kram zu machen, aber ich glaube, der Ingo, der hat ein Mischpult, oder? Ja, aber Ingo hat richtig Technik am Laufen, ja. Ich glaube auch. Aber Volker spricht das Ego wahrscheinlich selber ein, pitcht es dann einfach wahrscheinlich hoch, nehme ich mal an, ne? Ja. Ja, es ist wirklich ein ganz normales Selbstgespräch. Ich rede mit mir selber und später muss ich dann das Ego die Tonspur raussuchen und ich will mal was versuchen. Hallo. Oh nee, das war zu leise, tut mir leid. Hm. Ich habe es auf dem Handy noch drauf, aber das ist okay. Geht nicht. Hallo, du Krücke. Ich will da noch einen Dämon einsprechen fürs Ego. Muss ich mal gucken. Wie kommst du überhaupt auf dieses Besessene? Ach, keine Ahnung. Das ist ja so ein Running Gag. Das ist einfach nur so just for fun. Weil alle haben ja irgendwie, es gibt ja diese App, dass du diese Saw-Stimme haben kannst von diesem Clown oder so. Das kannst du mit Audacity ja relativ einfach machen. Da gibt es tatsächlich YouTube-Videos. Da habe ich gesagt, okay, ja, irgendwas machen wir. Dann schicke ich dir so abgehackte Sounddateien, wo immer eine Pause ist und dachte, okay, dann kann er sein Ego dazwischen bauen. Ah, okay. Gucken wir mal. Ich finde das Ego so toll. Ja, es ist total geil. Und das Geile ist ja, ich habe ja irgendwann hat Volker mal einen dummen Spruch gemacht oder so. Und dann hat gesagt, ich breche dein Ego dein Handy. Ich weiß, hast du die Folge nicht gehört? Der will mir die Arme brechen. Macht was. Das war so doch, geil. Ich habe sie gehört. Und wenn du die ganzen anderen Podcasts noch dazuhört, wo das Ego quasi auch so ein bisschen mitmischt, dann wird das Ganze richtig lustig, wenn du so quasi so das ganze Universum so ein bisschen erfasst. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ego ist ja mal ausgezogen und er hat dann eine Zeit lang bei Teddy Anywhere gewohnt, ne? Genau. Hat das Ego nicht auch mal irgendwann mal den Kopf massiert bekommen von Petra? Nee, ich habe den Kopf massiert bekommen von Petra. Ach ja, genau. Das war so geil. Okay, ich mache mal noch einen zweiten Versuch. Hallo. Hallo? Kam das an? Ja. Ja. Das Ego kam an. Halloween, ihr Saftnasen. Was hast du gehört? Saftnasen. Aber lauter kriege ich ihn nicht. Das Handy ist einfach zu leise. Tja, jeden Abend kriegen wir neue. Es ist übrigens schon die zweite Aufnahme, die läuft hier, die wir heute aufnehmen. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ach, du nimmst auf? Klar, hätte ich das mal gewusst. Wie nur so Mikrofon scheuen. Ja, Kai, komm, mach mal. Nee, das können wir nicht live sehen. Also, raushauen. Ist ja nicht live, ist ja Konserve. Ja, auch das nicht. Auch nicht unlive. Kühlschrank ist leer. Ah, nee, Bier ist alle. Was? Ich habe noch ein wenig von meinem Liter. Ja, Kai, das weißt du ja gar nicht. Der Gérard trinkt ein Liter Tuborg aus der Dose. Ich hat nichts mehr anderes. Also nichts gegen Tuborg, aber ein Liter und dann aus der Dose. Seit 3 Stunden. Ach, der Klaus ist auch da. Ja, natürlich. Ach, guck. Weißbier, Klaus. Keine Party steigt hier ja ohne Klausi. Ja. Servus, mein Lieber. Ich muss ja schauen, Hi, ob alles in Ordnung ist auf dem Balkon. Ja, klar. Hast du die Aschenbecher schon geleert? Nee, meiner alles ist noch voll. Ja, du hast voll. Den hast du selber voll gemacht. Den kannst du auch selber mithalten. Ich meine, den Selbstgesprächer kennt ja jeder, aber der Hightower, dein Podcast, was ist das für ein Podcast? Ist das nur so ein Karussellbremser-Podcast? Oder? Nein, das ist eigentlich... Oh, ey. Hatti! Nee, ach, alles gut. Jetzt vertraue ich den neuen noch nicht direkt wieder. Karussell-Bremser-Podcast. Ich habe im Radio gehört, die finden alle so toll, wenn der Kai lacht. Dachte, jetzt haust du mal einen raus, damit Kai... Heiter, was machst du? Nee, es ist eigentlich ein ganz normaler Personal-Podcast. Und oft bin ich aber auch halt irgendwie im Heidepark oder so und dann berichte ich dann auch oft da. Also was heißt berichte? Ich nehme es halt einfach mit und oft bin ich ja mit irgendwelchen Leuten da, die ich kenne und dann nehmen wir halt auch ab und zu mal was auf. Oder halt, wie gesagt, mit der Buh-Crew, wovon der Klaus berichtete, was er ganz toll fand. Ja. Okay. Ja, also ganz normaler Personal-Podcast. Vor allem bist du S-Bahn oder U-Bahn-Fahrer oder was ist das? S-Bahn. S-Bahn, genau. Ja. In Hightower höre ich schon, seitdem ich Podcast höre. Kurz nach dem Kastenfisch kam der in meinen Catcher rein. Oh, echt? Cool. Ja, da. Ich habe jetzt erstmal gestalkt. Ich muss danach erstmal den Feed runterladen und dann auch mal beim Hightower reinhören. Dann war lange Pause. Ich kenne das. Ich habe eine Folge habe ich schon wieder tatsächlich auf dem Rekorder hier, aber noch nicht geschnitten. Ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Nö. Verdammt. Das Tolle ist, ich bin so neutorischer Nachhörer. Ja, ich auch. Ich bin gerade dabei, die ganzen Retro-Kompots nachzuhören. Da bin ich erst vor einer Woche oder so drauf gestoßen. Da bin ich froh, dass ich den von Anfang an gehört habe. Bin jetzt bei den Adventures. Aber ich bin ja auch zum Glück einer der Glücklichen, die es auf der Arbeit hören können. Ja, ich auch. Das ist mein Ich hatte heute Mittag noch mit dem Ral May auf Twitter eine Unterhaltung mit Podcast. Also ich habe 83 Podcasts abonniert. Davon habe ich jetzt noch 2 Stück mit insgesamt 4 Minuten Spielzeit, die ich noch zu hören habe. Bei mir geht das schwuppdiwupp weg. Oha. Nee, da so viel würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen. Also ich habe jetzt einmal aufgeräumt, Podcasts, die schon länger nichts mehr veröffentlicht haben, die habe ich jetzt einfach mal rausgeschnitten. Ich war vorher über 90 Podcasts. Ja, manchmal kommt dann unerwartet nach Jahren doch nochmal eine Folge auf irgendwelche. Ja, ja, wenn man ihn lang genug auf Twitter quält. Ja. So wie der Potschnack. Weiß ich nicht, der hat ja auch irgendwie 2-3 Jahre keine Folge gemacht und dann kam irgendwie vor ein, zwei Monaten mal wieder eine. Ja, oder hier, Andrea W. will's wissen, da kam auch ewig nichts und jetzt kam wieder mal was. Ach, die gibt's auch noch, echt? Hm, ja. Die habe ich mal auf dem Podcaster-Treffen in Hamburg gesehen. Ja, Podcaster Barbecue war dann, ne? Nee, ist schon länger her. Das war also, noch zu meinen S-Bahn-Cast-Zeiten, glaube ich. Ich hatte ja früher mal angefangen mit dem sogenannten S-Bahn-Cast, habe ich immer erzählt, so von der Arbeit. Und dann dachte ich irgendwann, ist vielleicht nicht ganz so schlau, wenn das mal einer hört oder so. Ja. Lieber dieses Jahr in Karlsruhe auf dem Podcaster-Barbecue, ja, da habe ich ihn kennengelernt. Warst du nicht aber auch mal in Köln Podcaster-Barbecue? Nee. Oder ihr macht immer Podcaster-Kohlfahrt, gell, war das irgendwas? Genau, aber auf dem Podcaster-Barbecue war ich schon mal da da bei Mikey. Wie heißt das da? Franken. Ah, in Coburg wohnt er doch. Coburg, ja, genau. Ja. Wann war das denn eigentlich? Vor 2 Jahren oder so? Nee, vor 2 Jahren war er doch in Köln. Oder vor 3 Jahren? Ja, in Bremen beim Podcaster Barbecue war ich. Das war, glaube ich, eins der ersten. Ja, da habe ich noch keine Podcasts gehört. Ja, also ich weiß nur Köln, Hamburg und Karlsruhe. Also, ja, 3 Jahre gibt es jetzt der Blend Kai Podcast ungefähr und ja. Wann gibt es denn mal wieder eine Tea Time, Kai? Ja, ich bin froh, dass die B-Time jetzt da zustande kam. Ja, und was mit deinem Muschi-Podcast? Ja, hat keiner eine Muschi mehr. Für sie sinkt heute Abend das Niveau. Ja, den stelle ich ein. Packe ich irgendwie so in den Gearcaster, mache dann ein Subdomain von meinem Podcast, von Blend Kai. Dann kann der da ruhen irgendwie. Klaus auf seinem Bauernhof, der hat ja bestimmt eine Katze, oder? 3. Siehst du, könnte ein Podcast aufnehmen. Das geht schon 3 Folgen, ne? Pro Katze eine. Ich habe hier auch noch eine. Ah, schau. Kannst du auch noch einmal. Okay. Also das Thema würde ich noch mal ein bisschen leicht köcheln lassen. Vielleicht ist da noch nicht die Luft raus. Oh nee, pack die Katzen nicht in Thermomix, lass mal. Hier, guck, dann geht er dem Hightower mal so eine Katze mit und die packt er dann mal in so eine Achterbahn mit rein. Schauen wir mal, wenn die Katze kotzt in der Hand. Ja, ich war da halt eben, hab die Lucy ja bekommen und da war ich so ganz euphorisch. Jetzt mache ich einen Podcast über Katzen, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der so interviewen kann. Ich kann das einfach nicht. Ich kann Katzen interviewen? Katzenbesitzer oder du könntest ja, man könnte ja auch mal einen Tierarzt oder so fragen oder so, aber ich weiß nicht, ich kann das glaube ich nicht. Ich kann hier so mein dummes Zeug beim Radinger machen oder bei den Landfunker, aber ja, so gestellt oder sowas geht auch nicht. Es muss so aus mir rauskommen eigentlich. Fun Fact, die Katze von meinen Eltern heißt übrigens auch Lucy. Echt cool, ja. Siehst du? Man könnte ja auch mal mit den Thermomix-Besitzern mal ein Wort wechseln. Deine Thermomix war doch schon im Gespräch. Ich muss dem Kai aber recht geben. Ich glaube nicht. Ja, ich musste so lachen. Das war so schön. Ich muss dem Kai aber recht geben. Der Raiden hat ja echt gesprochen, so wie so ein Hundebesitzer. Wie wenn er von seinem Haustier spricht. Das war großartig. Ich treffe mich da mit meinem... Okay. Wie heißt denn der Thermomix? Hansi? Ja, ich habe jetzt mit anderen Thermomix-Besitzern gesprochen. Schön. War das nicht der Micha, der meinte, oh, ich hätte gedacht, dass du deinen Thermomix gleich mit ins Bett nimmst und kuschelst? Ja, ja, genau. Mhm. Aber im Endeffekt kannst du mit dem Thermomix nur eine Suppe kochen oder irgendeinen Brei oder irgendeinen Pudding. Nee, du kannst schon da Gemüse und Kram machen. Also, ich sag mal, wenn du jetzt Single bist oder so, ist das schon, denke ich mal, eine super Sache. Ja, auch wenn du zu zweit bist oder so. Auch. Aber wenn du jetzt da 3-4 Kinder hast, ist schon wieder vorbei. Ja, aber es geht doch schon los, wenn du ein Stück Fleisch haben willst. Da geht's ja schon los. Ja, das kannst du halt eben nicht. Da versagt er doch. Willst du Fleisch haben? Nee, lass mal. Hühnerfrikassee. Geht bestimmt. Ja, brauchst halt den Thermomix und eine gute Pfanne. Das Ding kommt für mich nur in Frage, weil man damit Schnappes machen kann. Eierlikör, ja, das ist mal kein Grund. Eierlikör, ja. Aber auch nur, weil ja, nee, er kann halt die Temperatur konstant auf eine konstante Temperatur halten. Aber ich meine, du kannst ja irgendwie Muffins machen oder so, aber du rührst den Teig nur mit dem Ding an. Die Muffins kannst du ja mit dem Ding nicht backen. Du musst sie auch wieder auf dem Backofen backen. Und wenn ich so einen Teig anrühren will für Muffins, dann brauche ich keinen Thermomix für 1200 Euro für. Das haue ich in eine Küchenmaschine und ist gut. Du kannst die Muffins da schon mit backen, aber du hast halt quasi keine einzelnen Muffins, sondern nur so einen riesengroßen Klumpen an Teig. Du kannst damit schon backen, rein theoretisch. Ja klar, kannst du deinen Teig damit machen. Du kannst ja, aber auch aber backen. Aber ja, du hast backen halt kannst du mit der Küchenmaschine aber auch nicht backen. Ich denke mal Hefeteig, da ist das Ding bestimmt unschlagbar. Ja, definitiv. Das Ding ist super, nur wenn es halt etwas günstiger wäre. Und für ein, jetzt wie bei uns mit einem Drei-Personen-Haushalt mit der Kleinen ist das nicht machbar, weil das geht gar nicht. Die Portionen, die wir hier verdrücken, sag ich mal. Immer wenn ich mir mal was Größeres holen will, vielleicht mal einen neuen Rechner oder so, kommt meine Frau an mit, dann krieg ich aber auch einen Thermomix, oder? Ich hab gesagt, wenn das Ding Bier brauen kann, dann hole ich ihn dir sofort. Thermomix, ja. Thermomix bei mir nur, wenn ein Apfelsymbol draußen abgebissen hat, dann ja. Naja, aber zumindest ist es ja so, dass die Leute sich wieder mit Essen und mit Kochen und mit Nahrung beschäftigen. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dieser Thermomix-Hype. Weil beschäftigen. Ja, es wird, ja, kommt, die Alternative war jetzt jahrelang, dass sich irgend so eine Stapelkotze genannt Lasagne in die Mikrowelle schieben oder irgendwas, weißt du? Ja, und dabei gucken sie Tim Melzer an, wie der irgendwie da so ein Drei-Gänge-Menü dann irgendwo bereitet, weißt du? Ja, aber das machst du mit dem Thermomix auch nichts. Du hast einen Chip, der sagt dir, was du machen musst. Ja, aber du musst einkaufen und ich glaube schon, dass du mehr Bezug hast zu Nahrung, als wenn du irgend so ein Tiefkühlding in den Ofen haust. Das insbesondere, wenn du Kochlegastheniker bist und gar keine Ahnung hast, das aber unbedingt lernen willst, hast du auf die Art und Weise wenigstens die Möglichkeit, dir mehr oder weniger gesundes Essen zu machen. Ganz genau. Ja, aber das ist Vorwerk, oder? Ja, Vorwerk. Ja, aber ganz ehrlich, also wie dieser Staubsauger-Hype aufkam mit den ganzen Staubsaugern, haben alle angefangen, Staub zu saugen? Ja, aber die Staubsauger von Vorwerk, die sind auch wirklich gut. Ja, sind gut. Ich weine immer noch um den Staubsauger meiner Mutter, den ich jetzt hier nicht mehr habe. Ja, aber du kaufst ja doch auch ein MacBook, sag ich mal, da 1500 Euro kostet, dafür kriegst du eine Windows-Kiste, kriegst du zwei Stück für. Ja, aber ich hab aber dieses kranke Betriebssystem halt nicht. Das ist mir halt wichtig. Ja, und so hast du halt eben nicht die Plastikschüssel oder was weiß ich was. Letztendlich muss das ja jeder für sich selbst. Ich meine, wenn ich mich mal outen will oder darf jetzt, ich kann auch nicht so super duper hier kochen oder so. Ich meine, Nudeln und so und Wasser anbrennen lassen, das kann ich noch, aber dann hört es auch schon wieder auf. Also, weiß nicht, wenn ich jetzt da jeden Tag hier kochen müsste. Ja, was gibt's denn in so einem Single-Haushalt bei dem Planet Kai zu essen? Erzähl doch mal. Ja, ich kann im Krankenhaus essen. Oh. Okay. Innereien. Ja. Ich meine, alles, was so im OP abfällt. Ja, heute gibt es wieder Frikadellen. Oh, lecker. Also ich habe lecker vorhin, Oberarm heute. Ich habe vorhin gerade im Internet gelesen, da haben sie Schulküchen getestet. Und die IGS in Göttingen hat den goldenen Teller, ist die beste Schulküche Deutschlands. Ja, weil sie Thermomix haben. Meinst du? Und iPads, womit die sich die Rezepte runterladen können. Genau, da kocht nämlich die iPad-Klasse kocht da mit dem Thermomix über eine USB-Schnittstelle. Egal. Nee, ich finde das gut, wenn die Leute sich damit beschäftigen, weil das hat so ein bisschen, das reflektiert ein bisschen. Ich finde den auch gut, also der käme hier auch im Haushalt, wenn er nicht so teuer wäre, ganz ehrlich. Ja, aber guckt euch mal den Klaus an. Der Klaus ist doch eigentlich der Traumschwiegersohn. Der kümmert sich um die Kinder, die kriegen immer was zu essen und er kann kochen und das Ganze ohne Thermomix. Ja, aber das habe ich schon mal gesagt. Wenn mir einer so ein Ding hier hinstellt, wäre ich nicht traurig. Aber ich kann mir den halt, muss ich definitiv sagen, ich kann mir den nicht leisten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da musst du das öfter mit deinen Leuten ins Horn blasen. Ja. Aber da würde ich dann nicht so eine. Ich würde keine Küchenmaschine für über 1000 Euro kaufen, Kinder. Das ist doch Schwachsinn. Wie gesagt, wenn mir eine hier hinstellt, kein Problem. Meine Adresse steht im Impressum beim Versuchslabor. Pack doch mal eine auf den Wunschzettel. Crowdfunding. Genau. Crowdfunding, genau. Ich wüsste damit schon was anzufangen, aber. Das wäre halt jetzt nicht die, das jetzt, das aller Heilmittel jetzt, um hier meine Kinder satt zu kriegen. Nee. Das nicht. Weil im Sommer wird sowieso gegrillt. Da hätte das Ding dann Pause. Da wird das in den Keller wandern wahrscheinlich so lang. Ja, oder weiß ich nicht. Vielleicht für so ein paar Dips oder irgendwelche Soßen kannst du ja auch machen. Ich wollte gerade sagen, irgendwelche Soßen wirst du damit machen. Kannst du auch was mit. Also, ich finde den als zusätzliches Tool in der Küche fände ich den super. Und aber nicht jetzt als Hauptnahrungsmittelquelle, aber ich glaube, so ist das auch nicht gedacht, das Ding. Das ist schon eine Arbeitserleichterung. Also Suppe mal eben schnell im Winter ist doch super, ehe du dich da irgendwie fünf Stunden an den Herd stellst, bis du so eine gescheite Gemüsesuppe zusammengepömpelt hast. Ja. Dann lass den vor sich hinarbeiten und wenn du abends von der Arbeit kommst, ist das fertig. Ich glaube, den kannst du sogar timen wahrscheinlich, oder? Haust das Zeug rein und sagst, fängst du bitte um 16 Uhr an und wenn ich um 18 Uhr komme, ist die Suppe fertig. Wird wahrscheinlich gehen letztendlich. Mit Sicherheit. Ja, das ist eine super, super Idee. Und du hast frische Sachen, ne? Das ist das halt. Du hast frisches Zeug, was du da reinmachst. Also ich bin dir der ganzen Geschichte nicht abgeneigt. Das liegt aber an dem Idioten, der davor sitzt, ob da frisches Zeug reinkommt. Das bestimmt ja nicht der Thermomix, das bestimmst ja du. Ja, das ist immer so. Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt da berufstätig bist oder so, kommst heim, musst dir was kochen oder so, ja. Und dann ist das schon auch von der Zeit her, denke ich mal, auch eine, was richtig Gutes, was Zeit spart. Also ich habe hier einen Bekannten ums Eck wohnen, der ein junger Bub, der ist 25, der lebt nur aus der Tiefkühltruhe, ne? Da hat die Mama ihm irgendwie so ein Bofrost-Abo geschenkt oder was für ein Jahr. Und dann ist das so ein. Der hat eine super Küche. Ich war mal bei dem zu. Die hat er noch nie benutzt. Der benutzt nur die Mikrowelle. Und für so Leute würde ich mir echt so weit wünschen, weil er da einfach mehr mit Kochen zu tun hat, als jetzt wirklich dieses stupide Aufwärmen von vorgekochten Fertigessen. Ja. So, jetzt bin ich fertig damit. Ja, ich denke mal, das muss jeder selbst für sich wissen, genau. Ob er so ein Ding braucht oder nicht. Ja. Und ich sag mal, niemanden Vorschriften machen. Ja. Und ich sag mal, hallo Norbert. Hallo Norbert! Hallo zusammen. Hey Norbert! Jetzt wird's aber lustig. Hey, Norbert kommt gerade vom Follower zählen. ist sogar noch einer mehr geworden heute. Geil, ey, super! Geil, das hat er nicht verstanden vorhin. Das hat er nicht verstanden. Ja, ich weiß, das habe ich. Ich hatte nur gedacht, weil ihr gesagt habt, was weiß ich, wir haben, weil der Norbert hat, glaube ich, gesagt in dem Telegram-Chat, hier machen wir zu viel Werbung. Und da dachte ich so, hast du Follower verloren oder? Weil jetzt dann Leute abspringen, weil du zu viel Werbung machst oder so. Aber das kam irgendwie nicht richtig an. Nee, irgendwie habe ich auch nicht richtig geschaltet. Naja, egal. War nicht irgendwie böse gemeint oder so. Alles nö, das, Spaß. Nö, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich gebe dir gern ein paar ab von meinen. Wir müssen am Freitag müssen wir den Norbert pushen. Doch, das machen wir. Ja. Also, der Norbert von Twitter, also du hast jetzt gerade hier Prominenz hier, also du hast zum Beispiel, du bist bestimmt großer Fan vom Selbstgesprächler. Volker, sag doch mal Hallo. Ach, ich soll Hallo sagen. Hallo, Norbert. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist aber das ja nicht Volker, sondern das Ego, oder? Ja, das Ego ist besoffen. Ja, der liegt in der Ecke hier, der geht nicht mehr. So. Ja, siehst du, so hören wir uns dann auch mal. Ja, es wird auch Zeit. Also ich glaube, ich bin mehr Fan von Norbert als Norbert von mir, mal nebenbei. Ja, vor allen Dingen guckt jetzt der Teddy in die Röhre, ne? Der ist nicht hier. Der weiß auch davon. Das ist ja, das steht ja jedem frei hier. Ja, aber ist nicht hier. Das hat der Dings jetzt davor wieder. Ja, ich denke mal, Teddy wird jetzt auch auf dem Rückweg von der Arbeit sein. Es gibt auch eine Schreib ihn gleich an. Ich habe heute mit Norbert gesprochen. Es gibt eine Telegram-Gruppe. Wer da reinkommt, der kriegt Zugang zu dem Twitter-Account. Der kann alles schreiben, was er möchte. Echt? Alles? Alles. Na, gut, okay, Kai. Ich muss mir Zugang zu geben lassen. Du hast doch den Zugang zum Twitter-Account, oder? Nee, habe ich nicht. Ich brauche ich auch nicht. Also ich habe genug Twitter-Accounts, die ich mich quälen jeden Tag. Ich finde Telegram manchmal so furchtbar. Es gibt manchmal Tage, da gucke ich mal eine halbe Stunde nicht hin und dann hast du auf einmal 90 Nachrichten nachzuhören. Ja. Da habt ihr wahrscheinlich mehr nachzuhören. Ja, mit den Sprechweisen wird nur Voice-Chat. Ich wollte gerade sagen, also wie ich meine Folge mit den Sprechweisen aufgenommen habe und hatte dann die Nummern ausgetauscht mit dem Ingo oder so. Ingo kann nicht schreiben, der kann nur sprechen. Ich spreche auch viel in Telegram, weil ich einfach immer im Auto sitze. Ja, ist mit Schreiben. Ja, Schreiben. Ingo sitzt in der Straßenbahn und dann quatscht er dich voll. Ja. Oder auf der Arbeit. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich habe jetzt festgestellt, dass bei Telegram habe ich jetzt auch die Sprachnachrichten. Mein Problem ist, auf der Arbeit kann ich die nicht hören. Da kann ich nur die Sachen lesen. Und was da dann gesprochen wurde, das höre ich dann immer erst abends nach. Guten Abend, Björn. Guten Abend zusammen. Hallo. Servus. Da ist der verlorene Sohn. Die Bude war voll hier. Ja. Schön. Ja, Klaus, da hast du was angefangen hier. Wieso ich denn? Klaus ist schuld. Du bist schuld. Klaus ist immer schuld. Du hast hier abends alleine rumgelungen und hast geheult. Ich bin ja so alleine. Nein, ich hab nie geheult. Ich habe nur festgestellt, dass ich mich mal auf den Raucherbalkon stelle in der Pott-WG. Ja. Ich stand zwar erst ganz alleine da, oder nicht? Ja, war auch schön. Wir können auch wieder gehen. So ist ich glaub auch. Nein, um Himmels Willen. Pass mal mit 7 Leuten aufs Klo? Das ist doch Sinn und Zweck der Übung, um alle mal auf einen Punkt zu bringen. Früher hieß das gemeinsamer Nenner. Ja, genau. Und wir müssen auch nicht singen hier, wir müssen nicht rauchen. Obwohl, wenn du jetzt die Gitarre rausholen würdest, wir würden bestimmt alle noch Wir lagen vor Madagaskar singen können. Das möchtest du doch so gerne. Ja. Und hatten die Pest an Bord. Nee, wir hatten ein Fest im Fort. Ja, genau. Das machen wir. Das machen wir dann zur Weihnachtsfeier. Was auch immer neue Ausreden. Ach Schatz, du kannst ja mit den Kindern alleine feiern. Ich muss mal kurz noch mal ans Notebook. Ich muss noch dringend arbeiten. Nee. Sag mal, Volker, habt ihr eure Weihnachtskalender schon aufgenommen für 24 Tage? Ja, das ist ein bisschen problematisch mit dem Heiko, weil der hat ja einen Bierkalender. Okay. Das haben wir nicht an einem Tag geschafft. Irgendwann liegt er unterm Tisch und dann müssen wir erstmal aufhören. Ach, der macht ihn doch nur auf. Er hat jeden Tag den Kalender leer gesoffen. Ja, das ist furchtbar. Er hat das Geräusch nur einmal aufgenommen, glaube ich. Ja, weil, wenn ich die Sprechweise, dieses VIP-Ding höre, also der geheime Feed, den keiner kennt und keiner sagen darf, denke ich immer, die sitzen ja nicht morgens zusammen und unterhalten sich, das müssen die ja voraufgenommen haben. Hab ich gedacht, wann machen die das? Also wir sind jeden Morgen um 4, stehen wir bei dir bei Ingo, ja, ist ja wohl klar, weil wir würden unsere Hörer ja nicht anlügen. Wir haben gerade heute Tag 13 bis 17 aufgenommen, glaube ich. Okay. Ja, das geht ja nur, indem du es vorher aufnimmst. Das ist ja ganz anders. Das heißt, ihr habt alle eure Schokolade aufgefressen und seid alle dick und, also, obwohl Dings hat, du, hast du nicht diesen Hello Sissi, Kitty. Diesen Sissi-Kalender, würde ich gerade sagen. Ja, Hello Kitty. Die Schokolade ist aber total eklig. Die lasse ich meinem Sohn liegen, meinem Ältesten, und der futtert die. Der arme Kerl muss Hello Kitty-Schokolade essen. Der kriegt die aber hoffentlich nicht mit in die Schule oder Kindergarten oder so. Oh ja, das hätte ich mal machen sollen. Ich habe ja noch die Haarspange, aber die kriegt dann meine Tochter. Meine Jungs wollten die nicht. Ja, der wissen wir noch gar nicht. Ach so, ja, die habe ich irgendwann erwähnt. Ich glaube, Nikolaus, in der Nikolaus-Folge. Ja. Die waren oben in der Ecke so drin, die konnte man so rausnehmen. Das hören wir dann noch. Ja, ja, Nikolaus halt. Nikolaus ist ja noch. Aber Heiligabend singt er nicht, ne? Oh, das weiß ich noch gar nicht. So weit sind wir nicht. Ich schreibe Ingo mal an. Ich sage, Ingo, komm mal in Teamspeak. Aber der schläft wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob er schläft, aber ich glaube, der wird heute Abend nichts mehr machen wollen. Also da geht er auch nicht mehr bei Telegram ran um die Uhrzeit. Das Schweigen im Walde. Ich weiß nicht, ist das hat schon jemand gefragt, Volker, wie bist du denn jetzt hier angemeldet bei TeamSpeak? Wie hast du es denn jetzt geschafft? Ich bin jetzt mit meinem unzuverlässigen Notebook dran. Ich habe auch das LAN-Kabel reingesteckt, er hat das angenommen, deswegen bin ich im Moment frohen Mutes. Weil da mein Sohn mich jetzt seines Zimmers verwiesen hat, ich habe ja mit den Sprechweisen über sein Headset aufgenommen, muss ich jetzt gucken, dass wenn wir Samstag weiter aufnehmen, dass ich dann irgendwie in der Küche sitzen kann oder irgendwo anders mit meinem Notebook, ob das überhaupt alles geht. Das ist eigentlich jetzt meine Testphase hier. Ah, okay. Das sieht doch gut an. Cool. Und ihr seid meine Versuchsobjekte. Wir sind hier quasi die Sprechweisen-Adventskalender-Generalprobe. Genau so ist es. Kai, spiel die Petra jetzt bitte mal. Ich kann kein Hochdeutsch. Die wohnt im Saarland, die wohnt bei dir. Ja, ich spreche aber kein Saarländisch und ich spreche auch kein Saarländisch. Ich spreche Sie spricht nur privat Saarländisch. Ja, ich weiß, in irgendeiner Landfunkerfolge hat sie mal hier einen Audiokommentar zwangsweise in Saarländisch eingesprochen. Muss mal gucken. Ja, dann sage ich mal für die Aufnahme danke an alle, die da waren. Der Volker, der Gérard, der Klaus, der Hightower, der Hatti, der Norbert, der Björn, der Gérard. Sagt mal alle Tschüss! Tschüss!